Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil-News nach beriefen in Südkorea die Organisationen wie die christliche Pfarrergruppe für Friedensaktion und der Korea-Verein für selbstständige Wiedervereinigung und Demokratie und die Massen verschiedener Kreisen und Schichten wie Geistlichen und Literaten am 25. Mai in Seoul eine Pressekonferenz ein und bestanden auf die Zurücksendung der Bürgerinnen der DVRK, die durch die Regierung Südkoreas entführt wurden. Die Redner hoben hervor, 12 Bürgerinnen des Nordens seien zwangsweise gekidnappt worden und es gebe den Verdacht an den Tod. Doch die Sachlage sei nicht einmal untersucht worden. Sie verlangten von den UN-Organisationen, sich für die Klärung der Wahrheit des Falls und für die Zurückschickung der Bürgerinnen des Nordens aktiv einzusetzen.